Angel. Es sieht ja so aus, als wenn die Politiker in Europa bald eine bevölkerungsfreie Zone einrichten wollen. Da stehen wir überhaupt nicht drauf. Wir stehen vielmehr auf die atomwaffenfreien Zonen.